Jungs und Mädchen, so jung wie ich, spazieren auf den Straßen zu zweit. Alle Jungs und Mädchen, so jung wie ich, genau wissen, was glücklich bedeutet. Und sie stehen Auge in Auge, und sie gehen Hand in Hand, und sie sind so verliebt, morgen macht sie nicht bang. Ja, doch ich geh allein durch die Straßen, Schmerz quält mich, ja, doch ich geh allein. Da ist keine, die liebt mich. Meine Tage wie jede Nacht irgendwie gleichen sich. Ohne Freude und voller Schmerz und keine, die mir ins Ohr raunt, ich liebe dich. Und Mädchen, so jung wie ich, planen die Zukunft zu zweit. All die Jungs und Mädchen, so jung wie ich, genau wissen, was Liebe bedeutet. Und sie stehen Aug in Aug, und sie gehen Hand in Hand, und sie sind so verliebt, morgen macht sie nicht bang. Ja, doch ich geh allein durch die Straßen, Schmerz quält mich, ja doch ich geh allein, da ist keine, die liebt mich. Meine Tage wie jede Nacht irgendwie gleichen sich. Ohne Freude und voller Schmerz, scheint die Sonne auch endlich für mich. Wie die Jungs und Mädchen, so jung wie ich, will ich wissen, was Liebe bedeutet. Wie die Jungs und Mädchen, so jung wie ich, frag ich mich, wann für mich der Tag kommt, wo wir stehen Aug in Aug und wir gehen Hand in Hand und mein Herz glücklich ist. Morgen macht mich nicht bang an dem Tag, dann nicht mehr voller Schmerz man mich sieht an dem Tag, da ich endlich hab die eine, die mich